Die Experten. Hörspielserie in 5 Folgen nach dem Roman von Merle Krüger. Folge 2. Raketen für NASA. Foto. Schwarz-Weiß. Rita und Brigitte posieren in Badeanzügen auf der Leiter eines Sprungturms. Hinter ihnen erstreckt sich ein großer Pool. Bildunterschrift: Club Members. März 1962. Na los, komm, wir springen. Ich werde den Teufel tun und meine Frisur ruinieren. Es gibt den Ruck. Es ist so hoch. Nur Mut, meine Damen. Ich bin bereit, den historischen Moment festzuhalten. Ein historischer Moment? Hat der Colonel recht. Mein erster Sonntag im legendären Club Ma'adi. Ich könnte Brigitte umarmen, dass sie mich vom Staubwischen weggeholt hat. Gerade noch rechtzeitig, bevor Mutti und Pünktchen vom Gottesdienst zurückgekommen sind. Dieser moderne Fotoapparat stellt allerdings eine gewisse Herausforderung dar. Ich komme, Colonel. So, na gucken wir mal. Also, der Knopf müsste es sein. Nee, ist er aber nicht. Rita! Wir brauchen deine Hilfe mit der Kamera. Ja, ich komme. Also, Sie müssen einfach nur da durchgucken. Ja. Und das ist der Auslöseknopf. Ah ja. Danke, danke. So. Hier ist es wirklich so mondän, wie alle erzählt haben. Die riesigen Rasenflächen mit Palmen und weißen Liegestühlen hinter den großen Pools. Tennisplätze und ein Cricketfeld. Ja, vielleicht ein bisschen altmodisch. Passt zum Colonel, der mir gleich beim Anmelden von den guten alten Zeiten vorgeschwärmt hat. Griechen, Italiener, Franzosen, Briten, Syrer, Libanesen, Araber, alle lebten hier im Ma'adi miteinander. Christen und Moslems und wir Juden in friedlicher Nachbarschaft. Ich bin Zeit meines Lebens Kaufmann gewesen. Aber warum nennt man sie dann Colonel? Colonel nennt man mich, weil ich mit den Briten Geschäfte gemacht habe. Prächtige Geschäfte. Ach so. Aber die Revolution hat alles verändert. Warum? Die Engländer sind hier nicht mehr erwünscht. Wir Juden leider auch nicht. Naja, und unterschreiben müssen Sie dann hier bitte. Der Colonel ist nett. Im Gegensatz zu den anderen Clubmitgliedern. Ja. Danke. Vorhin zum Beispiel auf der Clubtoilette mit dieser Frau. Vous êtes belle, ma chère. Merci. Êtes-vous de Grèce? Non, madame, je suis allemand. Les nazis. Noch einer. Les nazis verfolgen uns bis in den letzten Winkel dieser Welt. Die Nazis? Ja. Rauswerfen sollte man euch. Rauswerfen sollte man euch! Lieber heute als morgen! Ich bin 17. 3 Monate nach meiner Geburt war der Krieg vorbei. Hinter jeder deiner Blondine steht ein Vater, ein Bruder, ein arischer Übermensch. Mon Dieu, Edith. Verschone uns damit, Colonel. Calmez-vous. Sonst werden wir dich ab. Beruhigen Sie sich doch, Edith. Verschone uns damit, Colonel. Hast du das gerade mitbekommen? Was? Ich wurde als Nazi beschimpft. Von der da hinten. Die da drüben? Ja. Alt? Blondiert und grell geschminkt? Genau. Das ist Editha. Lass dir doch von der die Laune nicht verderben. Die können froh sein, dass wir da sind. Ja. Das könnten sie doch ihren Klump schon längst zumachen. Der Beitrag ist wirklich ganz schön hoch. Aber ihr verdient doch wohl genug im Werk, oder? Was? Nee, wir Sekretärinnen, wir kriegen bloß ein paar ägyptische Pfund. Nee. Ja, die Nummernkonten mit Schweizer Franken haben nur die Männer. Hallo. Schöne Töchter. Guten Tag, Herr Schaller. Ich vermutete euch im Clubhaus, aber ihr lagert hier wie 2 Nymphen auf der grünen Wiese. Ihr Vati, setz dich doch zu uns. Wo ist denn dein Vater, Rita? Muss doch wieder am Sonntag rabotten. Rabotten? Kennst du nicht den Ausdruck? Nee. Den haben uns die Kollegen in der Sowjetunion beigebracht. Im Deutschen sagt man Malochen. Ach so, ja. Ja, Malochen. Auf gut Deutsch heißt es Malochen. Arbeiten? Malochen. BND-Akte 24881 OT. Geheim 1. 21. März 1962. An den Staatssekretär des Bundeskanzleramtes, Herrn Dr. Globke. Es muss in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam gemacht werden, dass es dem sowjetischen Geheimdienst nach hier vorliegenden Erkenntnissen gelungen ist, in für ihn interessante Institutionen der Vereinigten Arabischen Republik einzudringen. So sind zum Beispiel auf dem Gebiet des Luftfahrtwesens in der Vereinigten Arabischen Republik deutsche und österreichische Wissenschaftler beschäftigt, die nach dem Kriege in der Sowjetunion gearbeitet haben und zum Teil auch vom sowjetischen Geheimdienst verpflichtet worden sind. Das Geräusch von Tennisschlägern, Kinderstimmen, der Ruf des Muezzin weht bis hierher. In den mondänen Club Ma'adi. Gleich hole ich tief Luft und springe, tauche ab ins grün schimmernde Wasser. Foto, schwarz-weiß. Pünktchen reitet auf einem schwarzen Araberhengst mit weißer Blässe. Schräg hinter ihr steht ein Mann in Reiterhose und Stiefeln mit einer Peitsche in der Hand. Schenkeldruck, Mädel! Bildunterschrift: Ausflug zum Reiterhof. Sonst macht er, was der will. Pfingsten 1962. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Aufrechte Haltung. Stopp, Rita. Tee ab. Rita. Scheritt. Galopp. Rita. Und durchparieren. Rita, stopp. Wochenlang haben wir Mutti überredet, damit sie dem Ausflug zum Reiterhof endlich zustimmt. Fräulein. Ohne Pferd haben Sie ja nichts verloren. Jetzt hat Pünktchen überhaupt keinen Spaß. Ich bin Rita Hellberg und das ist meine Schwester. Und die möchte jetzt gerne von dem Pferd runter. Das ist ein Schinder, dieser Lotz. Fräulein Hellberg, ja. Natürlich. Wir haben uns doch an Silvester kennengelernt. Ist Ihr Vater auch hier? Dann gehe ich ihn gleich mal begrüßen. Also, absetzen, Mädel. Aber schreib dir eins hinter die Ohren. Wer wirklich etwas erreichen will, muss über seine Grenzen gehen, ja? Komm, Pünktchen. Rita! Oh. Nein, einen Fisch würde ich nicht auf dem Basar. Da seid ihr ja schon. Und Ihre Gattin, die bleibt auf dem Zimmer? Die viel frische Luft hat sie erschöpft. Mhm. Und wie finden Ihre Frauen unser Kairo, Herr Hellberg? Waren Sie schon auf dem Basar? Leider nein. Basare sind nicht so meine Frau. Ja, das ist schon eine Welt für sich. Und Qualitätsware bekommen Sie dort nicht unbedingt. Mhm. Dafür empfehle ich Ihnen den Hilton Shop. Dort führen Sie sagenhafte Lederwaren. Mhm. Gut zu wissen. Ich brauche dringend eine neue Tasche. Meine fällt auseinander. Zu viele Akten, die ich abends nach Hause trage. Entschuldigung. Abendliche Überstunden, mein Bester. Also das ist nicht gesund. Kommen Sie lieber öfter hier raus. Das würde ich mit Vergnügen. Aber der Erfindergeist kennt keine Pausen. Gut gesagt, gut gesagt. Darauf stoßen wir an, mit einem herrlich frischen, spritzigen Riesling aus dem Rheingau. Prost. Prost. Auf den Erfindergeist der Experten und die Zukunft Ägyptens. Prost. Zwei reizende Mädchen haben Sie übrigens, Herr Hellberg. Danke. Sind das Ihre einzigen Kinder? Wir haben noch einen Sohn, Kai, unser Ältester. Er studiert in Hamburg. Hamburg, na, der wird Sie um die Sonne hier beneiden. Vielleicht ist es damit gleich vorbei, das klingt nach einem Gewitter. Ja, das Wetter ist am Rand der Wüste zuweilen etwas launenhaft. Leider muss ich mich jetzt für eine halbe Stunde entschuldigen, Herr Hellberg. Ein dringender Termin. Meine Frau leistet Ihnen aber weiterhin mit Freude Gesellschaft, ja? Sehr gern. Wolfgang Lotz. Der in Mannheim geborene Jude, heißt seit seiner Flucht nach Israel Se'ef Gur Aryeh. Neuer Raketentest, vermutlich 20 Schub, heute 12.40 Uhr, Punkt. Zur Person Hellberg, Doppelpunkt. Ein Sohn in Hamburg. Punkt. Kontaktaufnahme. Ausrufezeichen. Als ihn der israelische Geheimdienst Ende der 50er Jahre anheuert und als deutschen Pferdezüchter nach Ägypten schickt, gibt Lotz sich als Rommel-Veteran aus. Er spielt seine Rolle so gut, dass in Kairo bald das Gerücht kursiert, er sei ein gesuchter SS-Mann, der sich hier vor dem Mossad versteckt. Bei meiner Ausbildung in Israel lernte ich ja das übliche Agenten-ABC. 1990 erzählt Lotz in einem Interview mit dem Südwestfunk: Geheimtreffs, tote Briefkästen, Funken, Geheimschriften, Sprengstoffe und so weiter und so fort. Und vor allem die Tarnung vorzubereiten. Man beschloss, nicht nur mich als Deutschen hinzuschicken, mit einer etwas unappetitlichen Nazi-Vergangenheit, sowas war immer gut für die Ägypter. Und das musste ich jetzt alles proben und auswendig lernen. Abend. Friedrich? Ist jemand zu Hause? Heute Vormittag ist ein Paket für dich gekommen. Für mich? Ich erwarte nichts. Es liegt auf dem Tischchen in der Diele. Eine nagelneue Aktentasche. Echtes Rindsleder. Wunderbar. Kleiner Zettel. Lieber Hellberg. Hier ein kleines Präsent, verbunden mit einer Entschuldigung meinerseits, sollte ich Ihre Jüngste zu sehr rangenommen haben. Mit den besten Wünschen auch von meiner Frau und der Hoffnung, dass Sie uns bald einmal wieder beehren. Ihr Wolfgang Lotz. Sehr sympathische Leute, diese Lotzens. للثورة واحنا بنذكر 23 يوليو وزي الجيش خرج كطليعة في يوم 23 يوليو خرج يا إما يحرر يا إما يلاقي الموت ويثبت أن هذا الشعب لم يتردد ولم يخاف ولم يتهاون ins kühle Wasser tauchen. Selbst auf unserer schattigen Tribüne steht die Luftwalze. Wie halten es die Menschen da unten auf der Straße nur aus? Stehen dicht an dicht, jubeln seit Stunden dieser langweiligen Militärparade zu. Rita, sieh dir das an! Da kommen unsere Purzer. Mach ein Foto, schnell! Foto, schwarz-weiß. Mehrere Raketen rollen auf Lastwagen montiert über die Corniche. Rundherum wogt ein Meer aus jubelnden Menschen. Bildunterschrift: Jahrestag der Revolution, Kairo, 23. Juli 1962. Sie an der jubelnden Menge vorüberziehen. Tonnenschwere Geschosse, bemalt in den Farben der Vereinigten Arabischen Republik. Rot, weiß, schwarz. Und in der Mitte die zwei grünen Sterne. Da geht's, schau nicht so entsetzt, das sind doch bloß Attrappen. Ja, aber für die Menschen auf der Straße sind sie echt. Echte Raketen. Und keine, die zum Mond fliegen. Al-Kahar, der Eroberer. El-Safir, der Sieger. Ganz ehrlich, da kannst du sagen, was willst, aber dieser Nasser weiß, wie man sein Volk begeistert. Das muss man ihm lassen. Oder, Rita, wer ist diese irre Show mit den HA-200ern aus Werk 36, die über die Köpfe der Leute weggedonnert sind und dann als krönender Abschluss unsere Babys aus der 333? Rita, da, schau, da kannst du sehen, was wir Experten geleistet haben. Die Flugzeugstaffel. Eine Schwindelei, mehr nicht, sagt Fatih. Unser Überschalljäger ist noch längst nicht baureif. Was der Nasser morgen aufsteigen lässt, sind veraltete Maschinen, die Messerschmitt noch in Spanien entwickelt und den Ägyptern völlig überteuert angedreht hat. Und jetzt pinselt man sie rot-weiß-schwarz an und behauptet, das seien ägyptische Fabrikate, die wir in Helwan gebaut hätten. Es ist ein einziger Betrug. Unsere Raketen nicht. Die sind echt. Auch wenn das da unten jetzt nur Attrappen sind. Alter, Mensch, stell dir das doch mal vor. Das ist unsere Arbeit. Ja. Der Erfolg von uns allen aus der 333. Wer hätte das noch vor 2 Jahren gedacht? Ja, da steht da der Max. Keine Spur mehr vom Groll, weil beim letzten Raketenstart nur die ägyptischen Kollegen vor Ort sein durften. Und ausgerechnet dieser Test war so erfolgreich. Das hat ihn wahnsinnig gemacht. Aber jetzt steht er da und applaudiert. Ein Hoch auf unsere Babys! Bravo! Bravo! Bravissimo! Und ich stehe ja auch und juble wie alle von der 333. Und wie die tobende Menge unten auf der Straße. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Diese tonnenschweren Babys gehören auch mir. Max, was für ein Tag. Heute ist der Beginn einer neuen Ära. Ab heute produzieren wir alles selbst. Alles außer schottischem Whisky, gell? Sogar den. Na, Hanni, irgendwas müsst ihr uns Europäern schon auch lassen. Mal sehen. Was ist denn mit dem stillen Hanni passiert? Normalerweise sagt er kaum ein Wort. Rita! Hey. Schön, dass Sie auch da sind. Hallo, Hanni. Gehen Sie nachher auch ins Belvedere? Der Schwester und ich gehen auch. Sie haben eine Schwester? Ja. Welche Schwester? Sonja. Sonja ist Hannis Schwester. Das habe ich nicht gewusst. Woher denn? Im Werk laufen die Ägypter immer nur stumm hinter den deutschen Ingenieuren her. Dass sie zu Hause haben, Familie, Zukunftsträume. Darüber habe ich bis jetzt nicht nachgedacht. Hanni, begleiten Sie uns doch. Max sagt, das Belvedere ist der schönste Nachtclub von ganz Kairo. Ich kenne ihn, Fräulein Rita. Dann kommen Sie also auch? Bitte. Heute bist du aus Max' Schatten getreten, Hanni Ayed. Und ich will dich kennenlernen. Das Belvedere ist wirklich der eleganteste Nachtclub von Kairo. Rita, Sonja, kommt's mit, ich habe eine Überraschung. Nimm lieber deine Stola mit, Rita. Da oben wird meistens ein Wind und man verkühlt sich schnell. Ja, mach ich. Et voilà, mesdames. Die Dachterrasse des Nile Hilton mit ihrem berühmten Nachtclub Belvedere und einer ganz entzückenden Aussicht. Es ist wunderschön. Der endlose Sternenhimmel über uns und unter uns das weite Lichtermeer der Stadt. Na schau, dein Bruder ist schon da, Sonja. Hanni? Wo? Dort hinten am Geländer mit einem Drink in der Hand. Der macht's richtig. Prost. Prost, Sonja. Foto, schwarz-weiß. 25. Juli 1962, Hamburg, Altstadt. Kai Hellberg sitzt im Lesesaal der Volkslesehalle in der Mönckebergstraße. Vor sich ein Stapel Zeitungen. Deutsche in Ägypten. Sie rüsten für Nasser. Was gibt's da? Präsident Nasser? Angreifer finden die Vereinigte Arabische Republik nicht länger wehrlos vor. Prahlerei mit neuen Raketen. Das kann doch nicht wahr sein! Psst. Ruhe im Lesesaal. Ägypten hat eine Rakete mit 600 Kilometer Reichweite abgefeuert. Psst. Das bedeutet, die könnte mitten in Tel Aviv einschlagen. Ja, ja Gott, wir sind ja in Deutschland. Ja, eben. Gehen Sie nach Hause oder benehmen Sie sich. Foto, schwarz-weiß, Kairo. Rita Hellberg, eng umschlungen mit Hanni Ayed, im Nachtclub des Nile Hilton. Dass wir beide mal zusammen tanzen. Psst. Nicht reden. Hanni. Am 22. Juli 1962 berichtet der israelische Premierminister Ben-Gurion laut Jerusalem Post seinem Kabinett von den ägyptischen Raketenstarts. Neben seiner Einschätzung der militärischen Bedeutsamkeit der Abschüsse geht er auch auf die Quellen ein, aus denen Ägypten einzelne Komponenten der Raketen bezogen hat. Foto, schwarz-weiß. Friedrich und Ingrid sitzen mit ihren Kindern Kai, Rita und Pünktchen sowie Friedrichs Mutter Käthe auf der Terrasse eines Restaurants mit Blick über die Elbe. Bildunterschrift: Oma Hamburgs Geburtstag im Louis Jakob, August 1962. So, jetzt nicht so rumzappeln. Fräulein links, bitte noch etwas näher ran. Setzt euch mal bitte ordentlich hin. Und bitte recht freundlich. Oma, komm. Komm in unsere Mitte. Ja, komm. Hier ist das Vögelchen. Lächeln. So? Ja, sehr gut. Dankeschön. Oh, wie schön. Bitte schön, mein Fräulein. Ich hoffe, das Erinnerungsbild ist zu Ihrer vollen Zufriedenheit. Danke. Ein Fotoapparat hat meine Tochter von uns zu Weihnachten bekommen. Ein sehr schöner Apparat. Aqua, deutsche Produktion. Die war wirklich nicht billig. Mhm. Ein Glück, dass der schreckliche Wüstensand sie nicht beschädigt hat. Ja, endlich. Durchatmen. Wunderbar. Nach all den harten Jahren. Endlich wieder deutsche Sauberkeit. Warum kann Ingrid das nicht verstehen, dass das ein Glücksfall für uns alle ist? Gestärkte Tischdecken, adrett angerichtete Speisen, klare Luft, gefegte Gehsteige. Warum kann Ingrid nicht einsehen, dass meine Arbeit in Ägypten ein Glücksfall für uns alle ist? Dieses Ägypten hätte mich fast umgebracht. Direkt nach dem Heimaturlaub 6 Wochen ab zur Kur ins Allgäu. Meine Frau, ich werde es informiert, als die Koffer gepackt sind. Großartig. Dr. Eisele, kein Wort. Alles habe ich für ihn getan, alles. Das nennt sie eine Partnerschaft. Aber jetzt muss ich einmal an mich denken. Dagegen hat sie es nicht mal ein Jahr an meiner Seite in Kairo ausgehalten. Alles habe ich für ihn getan, alles. Herr Ober? Ja, bitte. Herr Ober, wenn Sie dann bitte die Rechnung fertig machen würden. Selbstverständlich, der Herr. Ist doch noch gar nicht fertig. Schon wieder schlechte Stimmung. Diese Sommerferien sind noch lahmer, als ich befürchtet habe. Das Haus in Stade, eine Hundehütte im Vergleich zu unserer Villa in Kairo. Ohne die Abstecher nach Hamburg wäre ich restlos bedient. Ja. Ich schlafe heute bei dir, Oma, ja? Ja, gerne. Gerne mit dem Küken. Im Louis Jakob hat schon Hans Albers gesessen. Wisst ihr das überhaupt? Hans Albers? Ehrlich? An unserem Tisch? Bestimmt, mein Dern. Alle Größen Hamburgs haben hier getafelt. Gleich platzt der Alte vor Stolz, weil er sich endlich ein Restaurant auf der Elbchaussee leisten kann. Ach, Kai. Keine 2 Minuten kann er da sitzen, ohne irgendeinen Takt zu trommeln. Bei ihm dreht sich alles nur noch um Musik. Ich glaube, er kennt jeden Jazzclub in Hamburg und jeden Türsteher beim Namen. Nur mit uns kann er nichts mehr anfangen. Hey, großer Bruder, lächle doch mal. Lass mich. Wie der Junge auf dem Stuhl lümmelt. Und dieses Gewippe mit dem Fuß, als hätte er was an den Nerven. Und nicht einmal zum Geburtstag seiner Großmutter hat er es zum Friseur geschafft. Die Rechnung, der Herr. Bitte schön. Moment. Hier, rücken Sie großzügig auf. Verbindlichsten Dank, der Herr. Warum schämst du dich gar nicht? Protzt dir mit deinem schmutzigen Geld rum? Was ist denn mit dir los? Was mit mir los ist? Frag mal lieber, was mit dir los ist. Mein Jung, wie kannst du so mit deinem Vater reden? Du baust wieder Jagdflugzeuge, als sei nichts gewesen. Als hättest du mit deinem Flieger nicht schon genug Schaden angerichtet. Sollen sie wieder Bomben abwerfen? Wie diesmal Atombomben über Israel? Raus, raus mit dir! Friedrich, nicht so laut! Jetzt ziehst du auch noch Rita mit rein. Was? Verkaufst deine eigene Tochter an ein paar Nazis aus Peenemünde. Sag mal, spinnst du? Nein, Rita, ich lese Zeitungen von wegen Montagkippen. Verschwinde, Junge. Von hau ab, Psst. Raus! Weißt du was, ich bin schon weg! Und so bald siehst du mich nicht wieder! BND-Akte 24881. Auswärtiges Amt. Referat 114. August 1962. Betrifft deutsche Raketenspezialisten in der Vereinigten Arabischen Republik. Die US-Presse benennt Brandner und Pilz als die deutschen Wissenschaftler, die neben Sänger der Vereinigten Arabischen Republik wissenschaftliche Hilfe bei Raketenentwicklung gegeben haben. Können Namen bestätigt werden? Kai, wo bist du? Du kannst doch nicht einfach abhauen und nichts als eine Schallplatte zurücklassen. Where does it lead, this strange young love of mine? Warum ausgerechnet diese Platte? Miriam Makeba, The Strange Young Love of Mine. Ich hab dir doch gar nichts von Henny erzählt. Does it lead this strange young love of mine? I must go down where the lilies grow. Wir sind doch keine Nazis. Wir arbeiten, wir schuften den ganzen Tag, von morgens bis abends. Wenn man hier von Verantwortung spricht, dann muss man sich an ganz andere Leute wenden. Messerschmidt, Brandner, Pilz und Sänger. Das sollen die erstmal nachmachen. Familien ernähren. Haben doch gar keine Vorstellung davon. Kai und seine langhaarigen Genossen. Wenn er das nur verstehen würde. In einem Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk erklärt Professor Pilz 2 Jahre später. Denn jede Entwicklungshilfe ist eigentlich nichts anderes als das, was wir hier tun. Denn Raketentechnik ist heute ein technischer Wissenszweig wie Fahrzeugbau, wie Maschinenbau. Er gehört heute zur Industrie und zur Technik wie eben vieles andere auch. Foto, schwarz-weiß. Rita steht mit einem Glas Champagner in der Hand in der Abflughalle des Flughafens München-Riem. Bildunterschrift: Rückkehr an den Nil, Teil 1. September 1962. Last bist du weit, Rita? Foto? Oh, Champagner am helllichten Tag. Ich hoffe, mein Vater kriegt das Foto nie zu Gesicht. Warum? Champagner ist das beste Mittel gegen Flugangst, weiß jeder. Damit kannst du dich immer rausreden. Und es ist mein erster Flug. Na. Ja, gestern dachte ich noch, ich fahre mit dem Schiff. Ja, dann? Dann auf den ersten Flug. Sofortige Rückkehr nach Kairo erbeten, Stop. Tickets abzuholen im Büro der United Arab Airlines München, Schillerstraße 21, was? Stop. Von München mit dem Flugzeug? Mit dem Flugzeug? Nach Kairo. Warum jetzt mit dem Flugzeug? Schillerstraße 21, die Adresse kenne ich. Da sitzt die Intra. Sag mal. Ja, da sitzt die Intra, bei der bestellen wir immer die Bauteile, die wir in Ägypten nicht kriegen. Und du weißt auch nicht, warum du jetzt plötzlich nach Kairo sollst? Ich habe keine Ahnung. Warum bloß? Es ist ärgerlich. Weiß es nicht. 5 Tage später wären wir doch ohnehin mit dem Schiff angekommen. Weiß überhaupt irgendjemand irgendetwas? Etwas ist im Gange, das mir ganz und gar nicht gefällt. Zugesagte Lieferungen werden unter fadenscheinigen Vorwänden storniert. Alte Kollegen schneiden uns Experten auf der Konferenz. Und dann noch diese unerträglichen Gerüchte, die die Runde machen. Man habe uns Experten die Verschlusssachen Genehmigung geheim entzogen. Und bei unserer Rückkehr nach Deutschland drohten uns 3 Jahre Arbeitsverbot. Wer setzt solche infamen Behauptungen in die Welt? Und ausgerechnet in einer derart angespannten Situation lässt mich meine Frau im Stich und Kurt in Bayern. Abzug vom Dia, Farbe. Friedrich und Pünktchen lehnen an der Reling der Ausonia, hinter ihnen das Mittelmeer. Bildunterschrift: Rückkehr an den Nil, Teil 2, September 1962. Pünktchen, ja? Wunderbar, schön sieht die aus. Friedrich, beim nächsten Foto darfst du aber nicht wieder so miesepetrig reinschauen. Ja, Fahrt, jetzt freu dich doch mal. Es geht zurück nach Ägypten. Ohne Ingrid und ohne Rita. Dafür mit Petra und der Schollertochter, um die ich mich jetzt auch noch kümmern muss. Fati, darf ich jetzt mit Brigitte zum Pool? Ja. Ja, geh nur, Kind. zieh mich in die Kabine zurück. Ich muss noch einige Rechnungen prüfen. Was ist so dringend, dass Sie Rita nach Kairo zurückholen mit dem Flugzeug? BND-Akte Nummer 100614. Vorläufiger Ermittlungsbericht. Am 14. Juli 1960 wurde in Stuttgart die Firma Intra gegründet. Die Arbeit der Firma wurde mit Handel und Export von Waren aller Art bezeichnet. Geschäftsführer wurde Dr. Heinz Krug. Er war zugleich mit Professor Wolfgang Pilz und Professor Paul Görke Teilhaber der Firma. Welcome on board of the Comet 3C of the United Arab Airlines with destination to Cairo Airport with stopover. Hast du den Artikel im Spiegel gelesen? Nee, mein Vater liest den nicht. Und? Deswegen kannst du ihn doch trotzdem lesen. Politisch sind die alle ganz auf meiner Linie, aber in der Regel gut informiert hier. Seite 64 nach Osten. Rüstung. Wer in Wahrheit die Nasser-Zigarren entwickelt hat, weiß das strategische Informationsamt des israelischen Geheimdienstes. Geheimdienstoberst Amit, wir besitzen eine genaue Liste aller an der ägyptischen Raketenkonstruktion beteiligten Ausländer. Glaubst du, wir stehen da auch drauf? Ja, anzunehmen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Verzeihung. Da ist der Professor Jocklek. Sehr freundlich. In letzter Sekunde, anscheinend holt der Pilz alle Leute zurück. Professor Jocklek. Ja. Geschafft. Jocklek. Meine Güte, letzter Minute, das war knapp. Hier ist Platz frei. Ja. Wollen Sie sich nicht neben mich setzen? Was meinst du, soll ich uns zum Trost für das abrupte Ferienende noch ein Martini bestellen? So. Dann habe ich bis Kairo einen Schwips. Ja, du wohnst ja sowieso erstmal bei uns in Heliopolis. Da hast du Zeit genug zum Ausnichten. Excuse me. Two martini, please. Third, no olives. And ice. 5 Tage in Heliopolis. Dann bin ich nur ein paar Straßenzüge von Henny entfernt. Hast du eigentlich mal was von Sonja gehört? Und von ihrem Bruder, Henny? Ja, habe ich sicher. Sie hat mir die Einladung zu ihrer Hochzeit geschickt. Sonja heiratet? Aber ihr seid doch... Was, ein Paar? Glaubst du nicht, dass eine Frau wie Sonja einen dahergelaufenen Bauernbub wie mich heiratet? Bei den reichen Kopten ist die Ehe nur dazu da, die Töchter finanziell abzusichern und den Söhnen möglichst gute Verbindungen für den Start ins Berufsleben mitzugeben. Und Sie machen Witze. Psst. Sei mal leise. Glauben Sie mir doch, Krug ist verschwunden. Was? Verschwunden? Der Geschäftsführer unserer Intra? Was meinen Sie denn, warum wir alle Hals über Kopf nach Kairo zurück müssen? Laut Bericht in der BND-Akte Nummer 100614. Am 10.09.1962 um 18.35 Uhr betraten Dr. Heinz Krug und Professor Otto Jocklek Krugs Wohnung in München. Um 18.50 Uhr klingelte das Telefon. Dem Gespräch war zu entnehmen, dass der Anrufer, ein Mann namens Saleh El-Kaher, noch am gleichen Abend um 21 Uhr im Hotel Ambassador München mit Dr. Krug sprechen wollte. Da der Anrufer mit einem Schreiben aus Kairo als Referenz aufwartete und herzliche Grüße von Oberst Nadim bestellt hatte, beschlossen Krug, dessen Ehefrau und Jocklek zum Ambassador-Hotel zu fahren. Um 20.30 Uhr betrat Dr. Krug das Hotel. Kurze Zeit später kam Krug wieder zum Wagen. Er zeigte den erwähnten Brief vor, äußerte sein Missfallen, da seiner Ansicht nach das N bei der Überschrift des Oberst Nadim eigenartig verzogen war. Krug war skeptisch und versprach seiner Frau, am anderen Morgen im Wagen auf dem Weg ins Intrabüro auf jeden Fall vorsichtig zu sein. Mein Vater ging aus dem Haus, sagte, er kommt am Abend wieder. Seine Tochter erinnert sich 2018 in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk an diesen Tag. Meine Mutter sagte ihm, sie macht das und das zum Abendessen und er ist pünktlich. Als Krug im Büro war, meldete sich kurz darauf Mr. Saleh, man begrüßte sich und ging dann in die Tiefgarage des Sonnenhofes. Um 10.25 Uhr fuhr der Wagen in Richtung Sendlinger Torplatz davon. Meine Mutter lief immer wieder ins Schlafzimmer oder in mein Zimmer, weil man da die Straße sehen konnte, warum er nicht kommt und es ist was passiert. Hören Sie, Hellberg, wir bauen nicht nur den leichtesten Überschalljäger der Welt, sondern auch die dünnsten Tragflügel. Ja, Schön und gut, Herr Professor Messerschmidt. Aber die nötige Steifigkeit muss so ein Tragflügel ja trotzdem haben. Liste stehen. Welche Namen der Leute enthält, die Ägypten bei der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen behilflich sind. Es wäre auch ratsam, dass sie an die Zukunft ihrer Frau Ingrid, ihrer Töchter Rita und Petra und die ihres Sohnes Kai denken, der in Hamburg studiert. Petra! Petra, wo bist du? Dear passengers, please fasten your seat belts. Here's your drink, sir. We are expecting you to show you. Danke. Danke schön. Willkommen. Prost, Rita. Auf eine gute Rückkehr. Und eine schöne Zeit in Heliopolis. Darüber kann ich Ihnen leider keinerlei Auskunft geben. Aber mein lieber Jochlik, was erzählen Sie mir denn da? Ja, Sie wollen dabei gewesen sein, als Krug verschwunden ist? Und können nicht darüber reden? Was machen wir jetzt? Sie binden mir doch einen Bären auf, oder? Wissen Sie was? Glauben Sie, was Sie wollen. Das heißt gar nichts. Was wird denn jetzt? Alles wird gut. Alles ist gut. Ingrid in der Kurklinik unter permanenter Aufsicht. Rita in Heliopolis sicher bestens bewacht. Petra schläft in unserer gut verschlossenen Kabine. Und Kai. Kai, verdammt! Wo zum Teufel steckt der Junge? Kai! Oh, kriegst du. Aber was ist das? Oh, ich weiß was. Oh, es tut mir leid, mein Väterchen. Was ist in die Lunge? Reingerutscht. Ja, aber jetzt geht's. Oh. Ich bin nicht dein Vater. Oh, Friedrich, das tut mir leid. Es ist mir so rausgerutscht. Es tut mir leid. Nicht böse sein. Ich finde doch Männer in deinem Alter wirklich sehr... Brigitte. Was machst du denn hier? Warum? Was? Wie meinst du? Naja, es ist ja mitten in der Nacht. Och, es ist doch noch nicht mal 10. Es ist doch so schön. Schau die Sterne. Frankfurt Allgemeine Zeitung, 20. September 1962. Die Kairoer Zeitung Al-Akhbar machte den israelischen Geheimdienst und die israelische Zeitung Haboka den ägyptischen Geheimdienst für das Verschwinden Krugs verantwortlich. Foto, schwarz-weiß. Rita sieht auf einer Aussichtsplattform durch ein Fernrohr. Hinter ihr der Blick über Kairo, das sich bis an den Horizont erstreckt. Bildunterschrift: Rendezvous auf dem Kairo Tower. September 1962. Ja, warte, weiter links. Ja, so? Stopp, ja, bleib so stehen. Okay. Genau, und durchs Rohr gucken. Achtung. Und, ja. Das ist er also, der Kairo Tower. Ich kann das Dach vom Nile Hilton sehen. Komm, Hanny, stell dich auch mal dahin. Ich mache ein Foto von dir. Warum sind die Fotos so wichtig? Als Erinnerung. Auf die Zukunft kommt es an, nicht auf die Vergangenheit. Wenn du dir die Fotos anschaust, bin ich längst ein anderer. Na und? Ich weiß doch nicht mehr, wer du jetzt bist, Henny Ayet. Ja, eifriger Schatten von Max. Freundlicher. Verwöhnter Sprössling aus der Oberschicht. Glühender Anhänger der Vereinigten Arabischen Republik. Oder einfach nur Nassers Vorzeigeingenieur. Schleppst deine Freundin in eine Industrieausstellung, um ihr das erste ägyptische Auto zu zeigen. Oh. Guck mal hier, Das ist der Ramses. Ramses? Ah. Nur der Motor kommt noch von euch. Alles andere ist von uns erbaut. Von Hand. Deswegen dauert es auch so lange und die Warteliste ist ewig. Aber weißt du, wer draufsteht? Na? Ich. Kannst du dir so ein Auto überhaupt leisten? Mein Vater würde mir sofort einen importierten Wagen kaufen, aber ich will den Ramses. Wer weiß, vielleicht fahre ich dich damit schon bald nach Krokodilopolis. Krokodilopolis? Na klar. Das heißt so. Wirklich, eine Oase. Man nennt sie El Fayum. El Fayum. Alles made in Egypt hier. Autoreifen, ein Fahrrad, Radios, Fernseher und eine Nähmaschine in hellgrün. Nofretete? Heißt die wirklich so? Ich wusste gar nicht, dass du Arabisch lesen kannst. Tja, weißt eben nicht alles über mich. Von der Nähnadel bis zur Rakete. Diese Generation hat das Recht, sich auf die Verantwortung zu freuen, die sie erwartet. Das hat Nasser gesagt. Moment, und was heißt das? Baut ihr die Raketen, um Krieg gegen Israel zu führen? Israel. Israel ist ein Produkt des Imperialismus. Ein Aggressor gegen das palästinensische Volk und gegen alle arabischen Völker. Israel deckt sich mit den modernsten Waffen ein. Die bauen einen Atomreaktor und das bestimmt nicht in friedlicher Absicht. Also habt ihr die Raketen zu eurem Schutz? Wir stehen euch nicht mehr allein gegenüber, Rita. Ägypten hat mit den anderen afrikanischen Staaten die Charta von Casablanca verabschiedet. Und wir sind führendes Mitglied der Allianz der Blockfreien. Wir fordern das Ende des Kolonialismus, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sowie ein respektvolles Miteinander aller Länder. Du solltest Politiker werden. Frankfurter Allgemeine, 22. September 1962. Ein amtlicher Sprecher der Kairoer Regierung hat am Freitag versichert, der deutsche Raketenkaufmann Heinz Krug befinde sich nicht in Ägypten. Krug, der bei der Beschaffung von Material für die Entwicklung ägyptischer Raketen beteiligt gewesen sein soll, ist spurlos aus München verschwunden. Abzug vom Dia. Farbe. An einem weißen Sandstrand hängen Sonnenschutzzelte zwischen Autos. Im Vordergrund stehen Rita und Pünktchen im Badeanzug und Brigitte im Bikini. Alle halten große Muscheln in Richtung Kamera. Bildunterschrift: Muschelsammlerinnen am Roten Meer. September 1962. So, jetzt. Kann ich jetzt ins Wasser? Noch ein Foto. Anna, komm. Ich krieg gleich einen Sonnenstich. Komm, Pünktchen. Dein Vater zuliebe. Wie sie da steht. So? Brigitte, ich muss ja nur auf den Auslöser drücken. So offen, so strahlend, ihr Gesicht, ihr Körper. Friedrich, so? Wunderbar. Dieses Bild sollte Ingrid nicht entdecken, sonst ist der Teufel los. Wer als Erster am Wasser ist? Hey, das gilt nicht, Rita, du bist einfach losgerannt. Na und? Kommst du auch, Brigitte? Ja, aber sicher. 1, 2, 3, los! Juhu! Die Mädchen sind einverstanden, dass Brigitte uns jetzt in den Haushalt führt, bis Ingrid zurückkommt. Petra war regelrecht begeistert, mein kleines Pünktchen, und Rita war zunächst ein wenig reserviert. Brigitte? Ja. Als unsere Haushälterin? Ja. Ich dachte, sie wollte im Werk arbeiten. Sie hat aber das Gefühl, sie wird hier bei uns dringender gebraucht. Und das kann ich nur bestätigen. Und sie hat gerade ihre Hauswirtschaftslehre beendet. Ach. Deine Schwester ist sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Ja, na dann. Hauptsache, es gibt mindestens einen Monat lang kein Hühnchen mit Reis mehr. Das Essen im Club hängt mir nämlich zum Hals raus. Wie tolle Muscheln. Ja, zeig mal. Schau mal, Vati. Rita, kommen Sie dir das an. In der Bild am Sonntag ist ein Foto von deinem Chef. Im Ernst? Jeden Tag schreiben Sie irgendetwas anderes, wo Krug stecken könnte. Jetzt behaupten Sie wieder, dass er in Ägypten sei. Geheimnisvoller österreichischer Geschäftsfreund Krugs war zum Zeitpunkt der Entführung bei Krug in München. Aha. Dieser Mann ist nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei seit langem in führender Position im illegalen Waffenhandel mit Ägypten beschäftigt. Das muss Joklik sein. Der hat auf dem Flug die ganze Zeit so geredet, als sei er dabei gewesen. Du kennst den? Ja, ja. Der ist Chemiker oder Physiker bei uns. Ach, das ist ein komischer Kauz. Der behält immer die Sonnenbrille auf. Hm. Das geht wie eine Räuberpistole weiter. Die Entführung Krugs ist deshalb wohl kaum im offiziellen Auftrag der ägyptischen Regierung erfolgt, sondern Nassers Geheimdienst hat sie eigenmächtig inszeniert. Ach, Quatsch. Was heißt eigentlich inszeniert? Petra, Kind, das ist nichts für dich. Lauf zu Brigitte und lass dir ein Handtuch geben. Du tropfst dir alles voll. Ja, Pünktchen, ich komm gleich. Keine Zeit für mich. Ja? Auch mit dem Verschwinden des Stuttgarter Raketeningenieurs Dr. Pilz. Sag mal, das ist doch dein Chef. Ja. Wollen die Ägypter nichts zu tun haben. Wie, hast du gewusst, dass auch Pilz verschwunden ist? Zeig. Fadi, das ist Blödsinn. Der Professor ist in Kairo. Ich hab ihn doch beim letzten Montagstreffen gesehen. Da war die Hölle los. Sogar Oberst Nadim war da. Noch nie herrschte so ein Chaos bei Pilz Montagstreffen. Wer garantiert für unsere Sicherheit? Werden wir jetzt einer nach dem anderen entführt? Und Oberst Nadim, ich weiß, wer schützt unsere meine Frauen Herren, und Kinder? Meine Herren, meine Damen natürlich auch. Ja. Ihnen und Ihrer Familie droht keine Gefahr. Sie werden von uns beschützt. Können wir da wirklich sicher sein? Ja, wer macht das denn dann? Seien Sie versichert, auf ägyptischem Boden droht Ihnen und Ihren Familien keine Gefahr durch Israel. Ja, aber wenn Israel gar nicht hinter der Entführung steckt... Aber bitte, Herr Jocklik. Ich meine, ich habe ja gehört, dass Krug die Intra an eine israelische Firma verkaufen will. Bitte. Da gibt es doch überhaupt keinen Sinn, dass Israel ihn entführt. Ja, was reden Sie denn für einen Unsinn, Jockli? So ein Unsinn. Die Intra wird nicht verkauft. Krug könnte gar keine Verkaufsverhandlung führen, ohne Görke und mich als Teilhaber, um Erlaubnis zu fragen. Genau. Na ja. Liebe Freunde des ägyptischen Volkes, jetzt lassen Sie uns wieder an die Arbeit gehen. Je schneller die Raketen fertig sind, desto schneller ist das Gleichgewicht in dieser Region wiederhergestellt. Mhm. Bravo. Fati, glaubst du auch, dass der ägyptische Geheimdienst hinter Krugs Verschwinden steckt? Vorstellbar ist es. Der Mukhabarat hat seine Augen und Ohren überall. Das heißt, dass er die gesamte Gesellschaft durchsetzt. Rita, Brigitte sagt, dass ein Sandsturm aufzieht. Oh. Wir müssen aufbrechen. Los, schnell. Da hinten ist es ja stockdunkel. Auf geht's, ja. Tempo. Pack die Sachen zusammen, Mädchen. Ja. So ein Sandsturm ist vor Flucht. Schnell. Gott rein, Gott rein. Sind alle Luken dicht? Ja. Hinten auf? Ja. So. Fati, wie kannst du fahren, wenn du gar nichts mehr siehst? Das frage ich mich auch, mein Kind. Sollen wir nicht lieber anhalten und abwarten? Nein, das bringt nichts. Manchmal steht der Sandsturm hier stundenlang. Von der einen auf die andere Sekunde hat sich die Landschaft verändert. Es gibt kein Spiel der Farben mehr. Nur noch ein tosendes Inferno, das uns zu verschlingen droht. Schwefelgelbe Wände türmen sich auf. Die drehen sich. Drehen sich immer schneller. Wir sind im Auge des Sturms. Wir müssen da durch. Es hilft nichts. Vorsicht! Ah! Hui! Ein schwarzer Schatten. Das war knapp. Was war das denn? Das war... Das war ein Auto. Ja. Das war wirklich ein Auto. Ich weiß nicht, sag mal... Ist da überhaupt jemand? Auf der Rückbank ein Mann. Ich glaub schon. Mit Sonnenbrille. Mitten im Sturm. Hm. Sag mal, habt ihr schon gehört? Es ist auch noch der Jocklik verschwunden. Angeblich soll er zu den Israelis übergelaufen sein. Ja, der Jocklik ist der Letzte, der zu den Israelis überläuft. Der hat darüber herum erzählt, dass der Krug eine jüdische Firma verkauft. Und glaubst du, das hat er ernst gemeint? Klar. Für mich hat er einfach eine Meise. Habe ich ihn gesehen auf dem Rücksitz von diesem Auto, das uns entgegenkam? Einen Wimpernschlag lang, mitten im Sandsturm. Auf dem Weg von Kairo Richtung Suezkanal? Dahinter beginnt der Sinai. Und hinter dem Sinai... Rita. Liegt Israel. Rita, was ist los? Hat dir der Jocklik den Appetit verschlammt? Sag mal, den Nachtisch isst du dir noch? Also, ich hätte Platz. Was? Nachtisch? Kannst du gerne haben. Ja, danke. Meine Herren, darf ich Ihnen vorstellen, das ist Herr Dr. Löwenberger, der lang erwartete Neuzugang unserer Entwicklungsabteilung. Sie ist dort Assistentin. Hallo, die Herren. Danke. Und die Dame? Eine Assistentin, die Rosen trägt? So, meine Herren, dann stellen Sie sich mal vor. Diplom-Ingenieur Knuffke, Techniker. Sehr erfreut. Dr. Rose, wie Blume, Chemiker. Guten Tag, Fräulein Dr. Löwenberger. Sagen Sie mal, Löwenberger, ist das nicht eigentlich ein jüdischer Name? In erster Linie ist Löwenberg ein Dorf in Brandenburg. Herr Dr. Rose. Ja. Ja, guten Tag, ich bin Rita Hellberg, die Sekretärin von Dr. Fischer. Rita, wunderbar. Max, ich bin Max. Ah, hallo. Max. Hallo, Max. Als hätte ihn der Schlag getroffen. Max Fischer, Entschuldigung. Dr. Max Fischer, genau. Fräulein Dr. Löwenberg. Sagen Sie, hätten Sie vielleicht Lust, mich heute Abend auf den Tango-Wettbewerb der Deutschen Botschaft zu begleiten? Warum nicht? Ja. Max, ja? Wir wollten doch beide hin. Ja, ja. Abserviert. Abserviert? Ja. Was? Einfach so? Stell dir mal vor, Brigitte. Der sagt zu mir, das ist die Frau meines Lebens. Oh. Dabei hat er noch keine zwei Sätze mit ihr gewechselt. Oh, das gibt's doch gar nicht. Gib mir mal die Schere, bitte. Ja, hier. Ja, was willst du jetzt machen? Hm? Willst du ohne Tango-Partner zum Tango-Wettbewerb? Ja. Hab doch nicht umsonst deinen Rock gekürzt. Nee, der ist auch sehr schön. Vielen Dank. Foto, Farbe. Ein festlich erleuchteter Saal. Bildunterschrift, Let's Twist Again. Kairo, Club Ma'adi, Oktober 1962. Amüsiere ich mich eben alleine. Verehrte Gäste, wie Sie wissen, war für heute ein Tango-Wettbewerb geplant. Doch soeben erreicht mich die Nachricht, dass in der Vereinigten Arabischen Republik ab sofort wieder getwistet werden darf. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein junges, modernes Land, das nicht hinter der Entwicklung der restlichen Welt zurückstehen will. Und deswegen haben wir kurzfristig die Losung des Abends geändert in Let's Twist Again. Ich kann nicht glauben, dass ein Tag, der so scheußlich begonnen hat, so fulminant enden kann. Peter, darf ich bitten? Was machst du denn hier? Bist du schon mit jemand anderem verabredet? Nein, Quatsch. Ich wusste gar nicht, dass du hier Mitglied bist. Wir sind Mitglied in jedem besseren Club in der Stadt. Ja, klar. Also, willst du tanzen? Was fragst du noch? Los? Ja, dann los! Hen, Ayet, wie schön du bist. Back with you last summer. Oh, let's twist again. Back with you last year. Und die glücklichen Sieger unseres diesjährigen Tanzwettbewerbs sind, Applaus, meine Damen und Herren, für das junge Paar, Henny Ayet und Rita Hellberg. Bitte, kommen Sie auf die Bühne. Wir haben gewonnen. Lassen wir die Korken knallen. Auf unser Siegerpaar und die deutsch-ägyptische Freundschaft. Die ägyptisch-deutsche Freundschaft. Auf die deutsch-ägyptische Freundschaft. Die Experten. Hörspielserie in 5 Folgen nach dem Roman von Merle Krüger. Folge 2. Raketen für Nasser. Es spielten Rita Hellberg, Lisa Hirdina, Friedrich Hellberg, Bernhard Schütz, Ingrid Hellberg, Gisela Schneeberger, Kai Hellberg, Aram Tafreschian, Pünktchen Hellberg, Ruby Lorenz, Oma Hamburg, Hildegard Schmal, Henny Ayet, Camille Jamal, Sonja Ayet, Amina Meray, Editha, Frau Sazie de Paris und als Erzählerin Valerie Ceplanova. In weiteren Rollen Golo Euler, Katrin Angerer, Omar El Saidi, Mira Patike, Jackie Schwarz, Fabian Hinrichs, Melika Furutan, Wolfram Koch, Inaam Albatat und viele andere. Musik Philipp Timm,